Wir richten unsere Blicke zu dir, o großer Gott, und danken dir von Herzen für die Gaben. Du gibst uns, was wir brauchen, sorgst für das tägliche Brot. Wir danken dir für alles, was wir haben. Versorgst das Leben lang, dass du an uns schwache Seelen denkst und auch das Himmelsbrot uns schenkst. Du sorgst dich um den Schmerling, die Lilien kleidest du. Sorglos, frei und unbeschwert. Und mit uns Menschen, Kindern, hast du oft keine Ruhe. Und doch sind wir für dich noch viel mehr wert. Danke, danke, o großer Schöpfer, dir sei Dank, dass du uns versorgst das Leben lang, dass du an uns schwache Seelen denkst und auch das Himmelsbrot uns schenkst. Und müssen wir auch einmal durch Hungersnöte gehen, wir brauchen uns darum doch nichts zu sorgen. Denn Gott, er ist ja bei uns, sein Wort bleibt fest bestehen. Er bleibt derselbe heute und auch morgen. Danke, danke, o großer Schöpfer, dir sei Dank. Versorgst das Leben lang, dass du an uns schwache Seelen denkst und auch das Himmelsbrot uns schenkst.